tut mir leid, mein Herz hat sich verirrt. Doch das kann passieren, wenn man Sehnsucht spürt. Er war's nicht wert, und doch hast du's riskiert. Man merkt es, was fehlt, wenn man sich verirrt. Nicht gehört.